faust der tragödie zweiter teil von johann wolfgang von goethe fünfter akt großer vorhof des palasts diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz faust der tragödie zweiter teil von johann wolfgang von goethe fünfter akt großer vorhof des palasts fackeln mephistopheles als aufseher voran herbei herbei herein herein ihr schlotternden lemuren aus bändern sehnen und gebein geflickte halbnaturen lemuren im chor wir treten dir sogleich zur hand und wie wir halb vernommen es gilt wohl gar ein weites land das sollen wir bekommen gespitzte pfähle die sind da die kette lang zum messen warum an uns der ruf geschah das haben wir vergessen mephistopheles hier gilt kein künstlerisch bemühn verfahret nur nach eignen maßen der längste lege länge lang sich hin ihr andern lüftet ringsumher den rasen wie man's für unsre väter tat vertieft ein längliches quadrat aus dem palast ins enge haus so dumm läuft es am ende doch hinaus lemuren mit neckischen gebärden grabend wie jung ich war und lebt und liebt mich deucht das war wohl süße wo's fröhlich klang und lustig ging da rührten sich meine füße nun hat das tückische alter mich mit seiner krücke getroffen ich stolpert über grabestür warum stand sie just offen faust aus dem palaste tretend tastet an den türpfosten wie das geklirr der spaten mich ergötzt es ist die menge die mir frönet die erde mit sich selbst versöhnet den wellen ihre grenze setzt das meer mit strengem band umzieht mephistopheles beiseite du bist doch nur für uns bemüht mit deinen dämmen deinen buhnen denn du bereitest schon neptunen dem wasserteufel großen schmaus in jeder art seid ihr verloren die elemente sind mit uns verschworen und auf vernichtung läuft's hinaus faust aufseher mephistopheles hier faust wie es auch möglich sei arbeiter schaffe meng auf menge ermuntre durch genuß und strenge bezahle locke presse bei mit jedem tage will ich nachricht haben wie sich verlenkt der unternommne graben mephistopheles halblaut man spricht wie man mir nachricht gab von keinem graben doch vom grab faust ein sumpf zieht am gebirge hin verpestet alles schon errungne den faulen pfuhl auch abzuziehn das letzte wär das höchst errungne eröffn ich räume vielen millionen nicht sicher zwar doch tätig frei zu wohnen grün das gefilde fruchtbar mensch und herde sogleich behaglich auf der neusten erde gleich angesiedelt an des hügels kraft den aufgewälzt kühn emsige völkerschaft im innern hier ein paradiesisch land da rase draußen flut bis auf zum rand und wie sie nascht gewaltsam einzuschießen gemeindrang eilt die lücke zu verschließen ja diesem sinne bin ich ganz ergeben das ist der weisheit letzter schluß nur der verdient sich freiheit wie das leben der täglich sie erobern muß und so verbringt umrungen von gefahr hier kindheit mann und greis sein tüchtig jahr solch ein gewimmel möcht ich sehn auf freiem grund mit freiem volke stehn zum augenblicke dürft ich sagen verweile doch du bist so schön es kann die spur von meinen erdentagen nicht in äonen untergehn im vorgefühl von solchem hohen glück genieß ich jetzt den höchsten augenblick faust sinkt zurück die lemuren fassen ihn auf und legen ihn auf den boden mephistopheles ihn sättigt keine lust ihm gnügt kein glück so buhlt er fort nach wechselnden gestalten den letzten schlechten leeren augenblick der arme wünscht ihn festzuhalten der mir so kräftig widerstand die zeit wird herr der greis hier liegt im sand die uhr steht still chor steht still sie schweigt wie mitternacht der zeiger fällt mephistopheles er fällt es ist vollbracht chor es ist vorbei mephistopheles vorbei ein dummes wort warum vorbei vorbei und reines nichts vollkommnes einerlei was soll uns denn das ew'ge schaffen geschaffenes zu nichts hinwegzuraffen da ist's vorbei was ist daran zu lesen es ist so gut als wär es nicht gewesen und treibt sich doch im kreis als wenn es wäre ich liebte mir dafür das ewig leere grablegung lemur solo wer hat das haus so schlecht gebaut mit schaufeln und mit spaten lemuren chor dir dumpfer gast im hänfnen gewand ist's viel zu gut geraten lemur solo wer hat den saal so schlecht versorgt wo bleiben tisch und stühle lemuren chor es war auf kurze zeit geborgt der gläubiger sind so viele mephistopheles der körper liegt und will der geist entfliehn ich zeig ihm rasch den blutgeschriebnen titel doch leider hat man jetzt so viele mittel dem teufel seelen zu entziehn auf altem wege stößt man an auf neuem sind wir nicht empfohlen sonst hätt ich es allein getan jetzt muß ich helfers helfer holen uns geht's in allen dingen schlecht herkömmliche gewohnheit altes recht man kann auf gar nichts mehr vertrauen sonst mit dem letzten atem fuhr sie aus, ich paßt ihr auf und, wie die schnellste Maus, schnapps, hielt ich sie in fest verschloßnen Klauen. Nun zaudert sie und will den düstern Ort des schlechten Leichnams ekles Haus nicht lassen. Die Elemente, die sich hassen, die treiben sie am Ende schmählich fort. Und wenn ich Tag und Stunden mich zerplage, wann, wie und wo, das ist die leidige Frage. Der alte Tod verlor die rasche Kraft, das Ob sogar ist lange zweifelhaft. Oft sah ich lüstern auf die starren Glieder, es war nur Schein, das rührte, das regte sich wieder. Phantastisch flügelmännische Beschwörungsgebärden. Nur frisch heran, verdoppelt euren Schritt, ihr Herrn vom Graden, Herrn vom krummen Horne, vom alten Teufelsschrot und Korne, bringt ihr zugleich den Höllenrachen mit. Zwar hat die Hölle Rachen viele, viele, nach Standsgebühr und Würden schlingt sie ein, doch wird man auch bei diesem letzten Spiele ins Künftige nicht so bedenklich sein. Der greuliche Höllenrachen tut sich links auf. Eckzähne klaffen, dem Gewölb des Schlundes entquillt der Feuerstrom in Wut. Und in dem Siedequalm des Hintergrundes seh ich die Flammenstadt in ew'ger Glut. Die rote Brandung schlägt hervor bis an die Zähne. Verdammte, Rettung hoffend, schwimmen an. Doch kolossal zerknirscht sie die Hyäne und sie erneuen ängstlich heiße Bahn. In Winkeln bleibt noch vieles zu entdecken, so viel Erschrecklichstes im engsten Raum. Ihr tut sehr wohl, die Sünder zu erschrecken. Sie halten's doch für Lug und Trug und Traum. Zu den Dickteufeln vom kurzen, geraden Horne. Nun, wanstige Schuften mit den Feuerbacken, ihr glüht so recht vom Höllenschwefel feist. Klotzartige, kurze, nie bewegte Nacken, hier unten lauert, ob's wie Phosphor gleißt. Das ist das Seelchen, Psyche mit den Flügeln, die rupft ihr aus, so ist's ein garstiger Wurm. Mit meinem Stempel will ich sie besiegeln, dann fort mit ihr im Feuerwirbelsturm. Passt auf die niedern Regionen, ihr Schläuche, das ist eure Pflicht. Ob's ihr beliebte, da zu wohnen, so akkurat weiß man das nicht. Im Nabel ist sie gern zu Haus, nehmt es in Acht, sie wischt euch dort heraus. Zu den Dürrteufeln vom langen, krummen Horne, ihr Firlefanze, flügelmännische Riesen, greift in die Luft, versucht euch ohne Rast, die Arme strack, die Klauen scharf gewiesen, dass ihr die flatternde, die flüchtige fasst. Es ist ihr sicher schlecht im alten Haus, und das Genie, es will gleich oben aus. Glorie von oben rechts, himmlische Heerschar, folget Gesandte, himmelsverwandte gemählichen flugs sündern vergeben staub zu beleben allen naturen freundliche spuren wirket im schweben des weilenden zugs mephistopheles mißtöne hör ich garstiges geklimper von oben kommt's mit unwillkommnem tag es ist das bübisch mädchenhafte gestümper wie frömmelnder geschmack sich's lieben mag ihr wißt wie wir in tief verruchten stunden vernichtung sannen menschlichem geschlecht das schändlichste was wir erfunden ist ihrer andacht eben recht sie kommen gleisnerisch die Laffen, so haben sie uns manchen weggeschnappt, bekriegen uns mit unsern eignen Waffen, es sind auch Teufel, doch verkappt. Hier zu verlieren, wär euch ew'ge Schande, ans Grab heran und haltet fest am Rande. Chor der Engel, Rosen streuend. Rosen, ihr blendenden, balsam versendenden, flatternde, schwebende, heimlich belebende, zweiglein beflügelte, Knospen entsiegelte, eilet zu blühn. Frühling entsprieße, purpur und grün, tragt Paradiese dem Ruhenden hin. Mephistopheles zu den Satanen. Was duckt und zuckt ihr? Ist das Höllenbrauch? So haltet stand und lasst sie streuen. An seinen Platz ein jeder Gauch. Sie denken wohl, mit solchen Blümeleien die heißen Teufel einzuschneien. Das schmilzt und schrumpft vor eurem Hauch, nun pustet, Püstriche, genug, genug, vor eurem Broden bleicht der ganze Flug. Nicht so gewaltsam, schließet Mund und Nasen, fürwahr, ihr habt zu stark geblasen, dass ihr doch nie die rechten Maße kennt, das schrumpft nicht nur, es bräunt sich, dort, es brennt. Schon schwebt's heran mit giftig klaren Flammen, stemmt euch dagegen, drängt euch fest zusammen. Die Kraft erlischt, dahin ist aller Mut, die Teufel wittern fremde Schmeichelglut. Engel. Blüten die Seligen, Flammen die Fröhlichen, Liebe verbreiten sie, Wonne bereiten sie, Herz wie es mag. Worte die Wahren, Äther im Klaren, ewigen Scharen, überall Tag. Mephistopheles, o Fluch, o Schande solchen Tröpfen, Satane stehen auf den Köpfen. Die Plumpen schlagen Rad auf Rad und stürzen erschlings in die Hölle. Gesegne euch das verdiente heiße Bad. Ich aber bleib auf meiner Stelle. Sich mit den schwebenden Rosen herumschlagend. Irrlichter fort, du, leuchte noch so stark, du bleibst gehascht in ekler Gallertquark. Was flatterst du, willst du dich packen? Es klemmt wie Pech und Schwefel mir im Nacken. Chor der Engel, was euch nicht angehört, müsset ihr meiden. Was euch das Innre stört, dürft ihr nicht leiden. Dringt es gewaltig ein, müssen wir tüchtig sein, Liebe, nur Liebende, führet herein. Mephistopheles. Mir brennt der Kopf, das Herz, die Leber brennt, ein überteuflich Element, weit spitziger als Höllenfeuer, drum jammert ihr so ungeheuer, unglückliche Verliebte, die, verschmäht, verdrehten Halses nach der Liebsten spät. Auch mir, was zieht den Kopf auf jene Seite, bin ich mit ihr doch im geschwornen Streite. Der Anblick war mir sonst so freundlich scharf, hat mich ein Fremdes durch und durch gedrungen. Ich mag sie gerne sehen, die allerliebsten Jungen. Was hält mich ab, dass ich nicht fluchen darf? Und wenn ich mich betören lasse, wer heißt denn künftighin der Tor? Die Wetterbuben, die ich hasse, sie kommen mir doch gar zu lieblich vor. Ihr schönen Kinder, lasst mich wissen, seid ihr nicht auch von Lucifers Geschlecht? Ihr seid so hübsch, fürwahr, ich möcht euch küssen, mir ist's, als kommt ihr eben recht. Es ist mir so behaglich, so natürlich, als hätt ich euch schon tausendmal gesehen. So heimlich, kätzchenhaft, begierlich, mit jedem Blick aufs neue schöner, schön. O nähert euch, o gönnt mir einen Blick. Engel. Wir kommen schon, warum weichst du zurück? Wir nähern uns, und wenn du kannst, so bleib. Die Engel nehmen, umherziehend, den ganzen Raum ein. Mephistopheles, der ins Proszenium gedrängt wird. Ihr scheltet uns, verdammte Geister, und seid die wahren Hexenmeister, denn ihr verführet Mann und Weib. Welch ein verfluchtes Abenteuer! Ist dies das Liebeselement? Der ganze Körper steht in Feuer, ich fühle kaum, dass es im Nacken brennt. Ihr schwanket hin und her, so senkt euch nieder, ein bisschen weltlicher bewegt die holden Glieder. Fürwahr, der Ernst steht euch recht schön, doch möcht ich euch nur einmal lächeln sehn. Das wäre mir ein ewiges Entzücken, ich meine so, wie wenn Verliebte blicken. Ein kleiner Zug am Mund, so ist's getan. Dich, langer Bursche, dich mag ich am liebsten leiden. Die Pfaffenmine will dich gar nicht kleiden. So sieh mich doch ein wenig lüstern an. Auch könntet ihr anständig nackter gehen. Das lange Faltenhemd ist übersittlich. Sie wenden sich, von hinten anzusehen. Die Racker sind doch gar zu appetitlich. Chor der Engel. Wendet zur Klarheit euch, liebende Flammen, die sich verdammen, heile die Wahrheit, dass sie vom Bösen froh sich erlösen, um in dem Allverein selig zu sein. Mephistopheles, sich fassend. Wie wird mir, hiobsartig, Beul an Beule, der ganze Kerl, dem's vor sich selber graut, und triumphiert zugleich, wenn er sich ganz durchschaut, wenn er auf sich und seinen Stamm vertraut. Gerettet sind die edeln teufelsteile der liebe spuk er wirft sich auf die haut schon ausgebrannt sind die verruchten flammen und wie es sich gehört fluch ich euch all zusammen chor der engel heilige gluten wen sie umschweben fühlt sich im leben selig mit guten alle vereinigt hebt euch und preist luft ist gereinigt atme der geist sie erheben sich faustens unsterbliches entführend mephistopheles sich umsehend doch wie wo sind sie hingezogen unmündiges volk du hast mich überrascht sind mit der beute himmelwärts entflogen drum haben sie an dieser gruft genascht mir ist ein großer einziger schatz entwendet die hohe seele die sich mir verpfändet die haben sie mir pfiffig weggepascht bei wem soll ich mich nun beklagen wer schafft mir mein erworbnes recht du bist getäuscht in deinen alten tagen du hast's verdient es geht dir grimmig schlecht ich habe schimpflich mißgehandelt ein großer aufwand schmählich ist vertan gemeingelüst absurde liebschaft wandelt den ausgepischten teufel an und hat mit diesem kindisch tollen ding der klug erfahrne sich beschäftigt so ist fürwahr die torheit nicht gering die seiner sich am schluss bemächtigt Ende von fünfter Akt, großer Vorhof des Palasts.